Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 97. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da wir das Ende des Mayerschen Kalenderzyklus überraschenderweise weitgehend unbeschadet überstanden haben, womit längerfristige Planung wieder Sinn bekam, nimmt auch diese Sendereihe ihren Fortgang. Erfahrungsgemäß dürfte in Sachen Weltuntergang nun wieder für 10-12 Jahre Ruhe einkehren. Als ersten Sendungsgast im 14. Baktun darf ich Irene Suchi begrüßen. Das Dichterseminar. In dem Zeitraum, von dem wir sprechen, beherrschte der Professor das gesamte deutsche Kulturleben in einem Maße wie niemals vorher. Er stellt die Majorität unter den Politikern, Malern, Poeten. Er ist die Zierde der Salons, der typische Romanheld wie eine Generation früher der Zerrissene, das Ideal der jungen Mädchen wie eine Generation später der Leutnant. Und in dem Bayernkönig Maximilian II. Bestieg er sogar den Thron. Das merkwürdige Herrschergeschlecht der Wittelsbacher war eine Mischung aus gesunder, klarer, verständiger, fast bürgerlicher Solidität und einer Kompliziertheit und Eigenwilligkeit, Fantasieüberfülle und Hypersensibilität, die ans Pathologische grenzte. Nun wäre das ja fast die Formel für das Genie. Dies ist das Holz, aus dem Prachtfiguren des historischen Kabinetts wie Friedrich der Große, Goethe, Schopenhauer, Ibsen, Bismarck, Carlyle geschnitzt sind. Nur leider, diese beiden Veranlagungen waren immer auf verschiedene Wittelsbacher verteilt. Das Extrem der reizbaren Fantastik war in Ludwig II. Verkörpert. Das Extrem der nüchternen Klugheit in seinem Vater Maximilian II. Er sagte selber von sich, er habe von einer Entthronung nichts zu befürchten, denn er könne sich jederzeit als Geschichtsprofessor sein Brot verdienen. Er soll niemals gelacht haben, was sich ja auch in der Tat für einen ordentlichen Professor nicht schickt. Er berief den großen Liebig, den Historiker Siebel und Giesebrecht, die Rechtslehrer Bluntschli und Winscheid und wollte eine Art poetisches Seminar schaffen, indem er eine Menge Dichter nach München zog und in regelmäßigen Zusammenkünften den Symposien, bei denen es aber keineswegs dionysisch zuging, vereinigte. Man nannte diese literarische Gruppe kurzweg die Münchener, auch die Idealisten. Ihre Parole lautete, im Gegensatz zum jungen Deutschland, Abkehr von der Tendenz, Rückkehr zur Kunst, worunter sie aber reines Epigonentum verstanden. Klassische, hohle, polierte, blasse Form und romantischen Historismus und Sentimentalismus. Ihr architektonisches Pendant ist der Maximilian-Stil, der, sehr gebildet und anspruchsvoll, aber unpersönlich und temperamentlos, auf dem Glauben fußt, dass, wenn man die Kostbarkeiten aller Zeiten mechanisch legiert, etwas besonders Hochwertiges herauskommt. Diese Klassiker unterschieden sich von den Echten dadurch, dass sie keinen Weg gemacht hatten, dass ihre Werke nicht Entwicklungsprodukte, schwierige Erwerbungen, Errungenschaften waren. Sie meinten, über ihrer Zeit zu stehen, während sie bloß neben ihr standen. Sie glaubten, Idealismus bestehe darin, dass man über die Realität hinwegsehe und Schönheit darin, dass man das Hässliche ausschalte. Sie waren leider Klassiker von Geburt an und darum waren sie es nicht. Geibel war ein kultivierter Galeriemaler, dessen Hauptqualität im geschmackvollen Kopieren bestand. Ein Akademiker mit warmer Farbe und schönem Atelierton. Bodenstedts berühmte Lieder des Mirza Schaffi sind die Bonmots eines jovialen Schöngeists, der im Perserkostüm auf einen Münchner Bürgerball geht. Freilich Graz Dichtungen, auf die Heine das treffende Wort Janitscharenmusik prägte, erinnern an die Panoramen, die damals aufkamen. Vorne ausgestopft, hinten Kulisse, aber nicht ohne einen gewissen pittoresken Reiz. Aus Heises unermüdlicher Feder flossen Sonette, Novellen, Romane, Epen, Memoiren, Proverbs, Gesellschaftsstücke, Geschichtsdramen und Ottaverimen, Terzinen, Hexameter, Trocheen, ebenso leicht wie Prosa. Seine Jamben-Tragödie vom Raub der Sabinerinnen hat aber ein weit kürzeres Leben gehabt als der gleichnamige Schwank der Brüder Schöntan. Heise war ziemlich genau das, was sich der Bürger unter einem Dichter vorstellt. Eine Seele mit Samtrock und immer schrecklich interessant. Indes, es muss auch solche Schriftsteller geben. Unerträglich wird Heise erst durch eine saure Mischung aus tantenhaftem Moralismus und genäschiger Sinnenlust. Ein vorwitziges Spiel mit erotischen Problemen unter Gouvernantenaufsicht der Tugend, das unsittlich ist, weil es zu wenig unsittlich ist. Wilhelm Jordan hin wiederum war der moderne Rhapsode, der Sänger des Nibelungenliedes, das er einerseits forciert altertümlich, andererseits hochaktuell, nämlich darwinistisch nachdichtete und persönlich vortrug, wobei ihm seine natürliche Bardenmaske zustatten kam. Und dann gab es noch Viktor von Scheffel, den Liebling der reiferen Jugend, nämlich jener, die bereits Alkohol zu sich nimmt. Seine Gaudeamus-Lieder sind wie die animierenden Wandmalereien in guten alten Wirtshäusern. Seine epischen Produkte wie die Diaphanien, die damals auch sehr begehrt waren. Saubere, freundliche Glasmalerei-Imitationen in leuchtendem Buntlack. Und was ist von all dieser klassisch-altdeutsch-orientalisch-modern kostümierten Dichterei übrig geblieben? Der Strubbelpeter des Frankfurter Irrenarztes Heinrich Hoffmann. Die Marlit. Auf dem Theater herrschten die süßen Wachspuppen Friedrich Halms und die komischen Masken von Roderich Benedix, die, obgleich gänzlich geistlos und konventionell, dennoch verraten, dass ihr Schöpfer als Schauspieler und Verfasser vortrefflicher Lehrbücher der Vortragskunst ein genauer Kenner der Bühne war. Daneben wirkte Bauernfeld, der mit etwas blassem und schüchternem Buntstift eine Art Gesellschaftszeichnung versuchte und sogar etwas wie Konversation auf die deutsche Bühne brachte. Freilich fehlt jede plastische Individualisierung. Seine Stücke sind eigentlich bloß gut geschrieben, wie ein gelungenes Feuilleton, was aber für die damalige Zeit schon sehr viel war. Was dieses Feuilleton selber anlangt, so kam damals auch in Deutschland die Sitte auf, es mit Romanfortsetzungen zu füllen, die, an sich schon der Erzählerkunst schädlich, infolge des prononcierten Familienblattcharakters der Zeitungen auf die Produktion verheerend wirkte. Der Charakter dieses Genres ist mit dem Wort Gartenlaube erschöpfend bezeichnet, das zum Gattungsbegriff avanciert ist. Und seine Meisterin war Eugenie Marlitt, die mit Recht unsterblich geworden ist, weil sie inmitten der gediegen und gedankenvoll, sozial und realistisch tuenden Zeitromane ein Naturgewächs war, indem sie an ihre rosa Lügen glaubte, wodurch ihre Geschöpfe etwas von dem lieblichen Stumpfsinn einer Wasserrose oder der überzeugenden Kitschigkeit eines Goldkäfers erhielten. Von Berthold Auerbach lässt sich keineswegs dasselbe behaupten. Er war ein Jude aus einem Neckardorf und die Personen seiner ungemein erfolgreichen Schwarzwälder Dorfgeschichten sind als Bauern verkleidete jüdische Schmierenschauspieler, die Lichtstrahlen aus Spinoza gelesen haben. Cornelius Gurlitt erzählt in seiner Deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts, Schwind habe über Auerbach gesagt, die höchste Begeisterung für alles, was Bauernlackl ist, und dabei gar nicht bemerken, dass alle diese sozialkommunistischen Bilder genau für den Salon des Bankiers und Stutzers berechnet sind, das geht über meinen Horizont. Ein Ausspruch, der wieder einmal zeigt, dass der echte Romantiker der Natur viel näher verbunden ist als der falsche Realist. Und Richard M. Meyer weist in seiner deutschen Stilistik darauf hin, dass Auerbach in seinem Roman Spinoza den Rabbi Isaac einmal als schmächtig und rotbärtig und kurz darauf als wohlgenährt und schwarzbärtig schildert. Eine Unstimmigkeit, die keineswegs in die Gruppe jener berechtigten und unvermeidlichen Widersprüche gehört, von denen in der Einleitung dieses Werkes gesprochen wurde. Vielmehr bei einem Dichter einfach unverzeihlich ist. Da sie nicht aus dem Reichtum an Anschauung kommt, sondern aus ihrem völligen Mangel, indem sie zeigt, dass er seine Figuren nicht sieht. Es ist übrigens ganz dieselbe Unart, zu gar nichts innerlich Beziehung zu nehmen, sondern einfach drauf loszuzeichnen, wie sie an den damaligen Klassiker-Illustratoren zu beobachten ist, bei denen Recher, Luise und Gretchen auf jedem Bild anders aussehen. Das sind keine Kleinigkeiten, sondern entweder Beweise vollkommener Talentlosigkeit oder dreiste Missachtungen des Publikums. Bilanz der deutschen Literatur. Gutzkow versuchte in seinen Rittern vom Geist den Roman des Nebeneinander, wie er es nannte. Und es wurde auch wirklich ein bloßes Nebeneinander. Ein mechanisches Gemenge, keine chemische Verbindung, geschweige denn ein Organismus. Was er in Wirklichkeit vorhatte, ein Querschnitt durch das gesamte geistige und soziale Schichtwerk der Zeit, war für einen Journalisten ein aussichtsloses Unterfangen. Bescheidener waren die Ziele, die sich Gustav Freytag mit Soll und Haben gesetzt hatte. Ludwig Speidel spricht in einem seiner Feuilletons von dem narrhaften Duft, den das Werk durch die ganze deutsche Welt verbreitete, als es frisch aus der Pfanne kam. Es war ein vortreffliches Gericht aus lauter reinen, soliden Zutaten, aber eben doch nur eine wohlschmeckende, kräftige Komposition der Küchenkunst. Dass er für das Theater weit weniger begabt war, zeigte Freytag nicht nur durch seine Bühnenwerke, die fast alle versagten, sondern auch durch seine Technik des Dramas, die ein halbes Jahrhundert lang das Erquicken aller Deutschlehrer und den Schrecken aller Obergymnasiasten gebildet hat. Man könnte sie geradezu eine Anweisung zum Verfassen schlechter Dramen nennen. Vom Götz wird darin gesagt, er sei kein auf der Bühne wirksames Stück. Euripides wird ganz gewissenlos genannt. Parisida und der Schwarze Ritter werden für überflüssig erklärt. Wie man schon aus diesen drei Beispielen ersieht, wird die Dramatik hier als eine pure Handwerkskunst aufgefasst, die mit Maurerkelle und Zimmermanns Bleistift arbeitet. Jedes Drama hat sich in 5 Teilen und 3 Stellen abzuwickeln. Sie heißen Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Fall oder Umkehr, Katastrophe. Und das erregende Moment, das tragische Moment, das Moment der letzten Spannung. Ein einziges Mal hat Freytag selber gewissenlos gearbeitet, überflüssige Episoden eingeführt und sich um keine Momente gekümmert. Und dieses Stück war sein einziges erfolgreiches. Es sind die Journalisten, ein frisches, liebenswürdiges, sogar originelles Lustspiel mit so lebendig geschauten Figuren, dass 2 von ihnen sogar zu Gattungsbegriffen geworden sind. Der Bolz und der Schmock. Allerdings ist es von einer Harmlosigkeit, die uns heute unbegreiflich vorkommt. Die ganze Korruption der Presse besteht darin, dass Enten erfunden werden. Und eigentlich schon dem Zeitalter Balzacs hätte unbegreiflich sein müssen. Überhaupt ist der hervorstechendste Defekt Freytags seine untragische Zufriedenheit mit der Welt, die manchmal geradezu etwas Unmoralisches an sich hat, und seine unproblematische Vernünftigkeit, die an Philistrosität grenzt. Daher sind ihm niemals Gestalten gelungen, sondern immer nur Bilderbogen. Und seine schönste und reifste Arbeit sind denn auch seine kulturgeschichtlichen Bilder aus der deutschen Vergangenheit. In ihrer Art ein klassisches Werk. Als historischer Dichter war er nur zu oft ein Seminarist. Als dichtender Historiker ist er einer der feinsten Pastellmaler. Im Ganzen genommen zeigt die deutsche Literatur jener Zeit gegenüber der des Auslands einen erstaunlichen Tiefstand. Zwei Jahre vor Spielhagens problematischen Naturen erschien die russische Vision einer problematischen Natur, der Oblomov. Zwei Jahre vor der ägyptischen Königstochter von Ebers schuf Flaubert sein Gemälde des alten Orients in Salammbô. Zwei Jahre nach Soll und Haben, der Psychologie des zeitgenössischen Bürgertums, trat dasselbe Thema in französischer Fassung ans Licht in Madame Bovary. Und als Baudelaire seine Fleur du Mal dichtete, begann Scheffel seine Gaudeamus-Lieder zu verbreiten. Allerdings kam in jenem Zeitraum auch der grüne Heinrich zur Welt. Aber auch dieser verliert einigermaßen, wenn man bedenkt, dass er ein Zeitgenosse Raskolnikows ist. Kellers eigentliches Gebiet war die kräftige Kleinplastik. Und daher ist alles eine Romandichtung Novellenschichtung, auch wo sie dies nicht äußerlich ist. Er schrieb einmal an Heise, eine ungeschriebene Komödie gehe durch all seine Epik. Und in der Tat war seinem dichterischen Wesen eine feine Falte lächelnder Ironie dauernd eingekerbt. Hierin, sowie in seinem unkonventionellen psychologischen Realismus, der nie aus dem über die Dinge Gesagten, sondern aus deren direkter Anschauung und der individuellen Wahrheit des eigenen Herzens schöpft und in einem gewissen, gepflegten Humanismus der Form, der aber natürlich genug bleibt, um sich oft und gern ins lebendig Saloppe aufzulockern, erinnerte er an seinen Landsmann Burckhardt. Die Universalität des Weltblicks, die diesen auszeichnete, fehlte ihm. Er ist in seiner kantonalen, versponnenen, von den letzten Abgründen des Lebens und der Erkenntnis geflissentlich zurückweichenden Gemütsart stets Schweizer geblieben. In Zola sah er einen gemeinen Kerl, an Georg Büchner fand er nur die Frechheit bewundernswert. Er war bekanntlich viele Jahre Stadtschreiber in Zürich und etwas Ähnliches ist er auch als Dichter gewesen. Der treue, klare, kundige Chronist des kleinen Lebens. Hebbel und Otto Ludwig. Wir haben aber noch Hebbel und Otto Ludwig vergessen, die in der Literaturgeschichte ein untrennbares Begriffspaar bilden, wie Plautus und Terenz, Fichte und Schelling, Raimund und Nestroy, Heine und Börne, indem sie sozusagen von den Literaturprofessoren immer gleichzeitig an die Tafel gerufen wurden. Während diese anderen ziemlich wenig Gemeinsames hatten, bestanden unter ihnen tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Dass sie beide im Jahr der Völkerschlacht geboren sind und eine bis heute erfolglose Agnes Bernauer hinterließen, ist wohl nur eine Äußerlichkeit. Charakteristischer ist schon ihr lebenslänglicher Antagonismus gegen Schiller, der aus versteckter Rivalität entsprang. Ludwig plante einen Wallenstein und eine Maria Stuart. Hebbel arbeitete an einer Johanna und einem Demetrius, den er auf 5,5 Akte brachte. Sowohl Ludwigs Realismus wie Hebbels Rationalismus war verdrängte schillersche Romantik. Ihre Versform schillerscher Klassizismus. Infolgedessen entwickelte sich in ihnen gegen Schiller eine Art Ödipus-Komplex. Übereinstimmende Züge in ihrem Oeuvre waren die harte Zeichnung, der spröde Intellektualismus, der Mangel an Atmosphäre, die nicht, wie bei Schiller, erquickend kolportagehafte, sondern kalt psychiatrische Vorliebe für das dramatische Kuriositätenkabinett und damit zusammenhängend das Übermotivieren, das theatermäßig betrachtet ein Untermotivieren ist, in dem die überspitzte Psychologie in Pathologie hinübergleitet. Dies zeigt sich besonders schlagend in Ludwigs Erbförster, der aber andererseits etwas hat, was Hebbel niemals und Ludwig auch nur hier zu erzeugen vermochte. Lokalduft und magische Schicksalsstimmung. Die Makkabäer hinwiederum stehen tief unter allen Dramen Hebbels. Sie werden im Affekt stets rhetorisch und an vielen Stellen schlägt nicht mehr Schiller durch, sondern schon Schiller-Ersatz, nämlich Gutzkow. Aus all diesen Eigenschaften erklärt es sich, dass beide ihre schriftstellerischen Meisterwerke auf dem Gebiet der philosophischen Spekulation und kunstwissenschaftlichen Analyse geschaffen haben. Ludwigs Shakespeare-Studien und Hebbels Tagebücher sind wahre Schatzkammern der Erkenntnis. Von Hebbels äußerer Erscheinung sagte sein Freund, der Kunstschriftsteller Felix Bamberg, sein Gliederbau schien auf Unkosten des Kopfes zu zart ausgefallen und nur dazu da, diesen Kopf zu tragen. Man darf darin ein Symbol für sein ganzes Wesen erblicken. Es hat vielleicht wenige Menschen gegeben, die von einer solchen leidenschaftlichen Lust am Denken erfüllt waren wie Hebbel, aber auch wenige, die so sehr unter der Last ihres eigenen Denkens gelitten hatten. Es gibt dramatische Denker, wie es dramatische Dichter gibt, und Hebbel hat unter beide gehört. Noch mehr, er war ein tragischer Denker. Wollte man diesen Begriff auf seine einfachste Formel bringen, so könnte man vielleicht sagen, tragisch ist eine Weltanschauung, die von der Erkenntnis ausgeht, Einzelexistenz ist Sünde, jede Individuation ist ein Abfall vom Ureinen, und da die ganze Welt in ihrer Mannigfaltigkeit nur durch Individuation besteht, so ist sie ein einziger großer Sündenfall. Besonders scharf finden wir dieses Weltbild in dem einzigen Fragment fixiert, das uns von Anaximander überliefert ist. Woher die Dinge gekommen sind, dahin müssen sie auch wieder zurück zu ihrem Untergang. So will es das Gesetz, denn sie müssen Buße tun für das Unrecht, dass sie vorhanden waren. Auch Hebbel hat als Dichter und Denker diese Weltansicht verkörpert. Der Mensch ist schon durch seine Existenz ein tragisches Geschöpf. Jedes Individuum bedeutet eine Trennung von der Idee. Es muss zerstört werden, um wieder in die Idee aufzugehen. Dieses düstere Thema hat Hebbel unermüdlich variiert, theoretisch in seinen Abhandlungen, praktisch in seinen Dramen. Übrigens hat es wohl keinen tiefen Philosophen gegeben, den dieser Gedanke nicht in irgendeiner Form beschäftigt hätte. Kein Denker, der an die metaphysischen Wurzeln der menschlichen Existenz vordringt, kann an ihm vorübergehen. Es fragt sich nur, ob er dauernd von ihm hypnotisiert wird oder nicht. Hegel überwand ihn durch seine selbstsichere Dialektik, Goethe durch seine andächtige Versenkung in die Natur, Fichte durch sein siegreiches ethisches Pathos, Sophokles durch seine heidnische, Calderon durch seine katholische Frömmigkeit, Nietzsche durch seinen Zukunftsglauben, Emerson durch den unwiderleglichen Optimismus seiner glücklichen Persönlichkeit, der nichts Philosophisches, sondern eine Naturkraft, gewissermaßen etwas Physiologisches war. Der Antipoet. Etwas Physiologisches war auch der Pessimismus Hebbels. Mit dieser bestimmten organischen Struktur ist man Pessimist. Mit widrigen Lebensschicksalen lässt sich eine solche Tatsache nicht erklären. Derlei oberflächliche Begründungen eignen sich nur für Doktordissertationen. Das Weltbild eines Dichters ist nicht aus der Zahl der eingenommenen Mahlzeiten und der angenommenen Manuskripte zu konstruieren. Du fragst mich, an welcher Todeskrankheit ich da niedergelegen wäre, schreibt Hebbel, noch nicht ganz 25-jährig an seine geliebte Elise Lansing. Liebes Kind, es gibt nur einen Tod und nur eine Todeskrankheit und sie lassen sich nicht nennen, aber es ist die, derentwegen sich Goethes Faust dem Teufel verschrieb, die Goethe befähigte und begeisterte, seinen Faust zu schreiben. Es ist die, die den Humor erzeugt. Es ist die, die das Blut zugleich erhitzt und erstarrt. Es ist das Gefühl des vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen. Es ist mit einem Wort die Krankheit, die du nie begreifen wirst, weil du danach fragen konntest. Ob es für diese Krankheit ein Heilmittel gibt, weiß ich nicht. Aber das weiß ich. Der Doktor, sei er nun über den Sternen oder im Mittelpunkt meines Ichs, der mich kurieren will, muss zuvor die ganze Welt kurieren. Und dann bin ich gleich kuriert. Es ist das Zusammenfließen alles Elends in einer einzigen Brust. Es ist Erlösungsdrang ohne Hoffnung und darum Qual ohne Ende. Das sind dunkle Worte, die wohl auch gescheitere Menschen als die arme Elise nicht begriffen hätten. Und doch erhellen sie Kern und Wesen dieses Mannes, der von der Mitwelt platt verkannt, von der Nachwelt maßlos bewundert, auf beide niemals eine andere Wirkung ausgeübt hat, als dass er sie beunruhigte. der so inbrünstig und zäh wie je einer danach gerungen hat, ein Dichter zu sein und doch nur das vollkommenste Gegenspiel eines Dichters war. Ein Dichter etwa, wie Luzifer ein Engel war, weil er die Welt nicht geliebt hat. Das Gefühl vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen ist in der Tat das Gefühl, aus dem Kunst, Philosophie, Religion, kurz alles Schöpferische seinen Ursprung nimmt. Es war sicher die Wurzel, aus der die Problematik des jungen Goethe entsprang und höchstwahrscheinlich der Grund, warum Faust sich dem Teufel verschrieb. Und auch das ist zweifellos richtig, dass es den Humor erzeugt. Aber zur Krankheit, zur Todeskrankheit wurde es erst in Hebbels Seele. In ihm hat es nicht den Humor erzeugt. Wenn Hebbel humoristisch wird, so hat man immer etwa den Eindruck, wie wenn eine Hyäne Pfötchen gibt. Humor ist ein Aroma, eine Begnadung. Und das eine wie das andere fehlte Hebbels Schöpfungen. Er schrieb in einer Kritik über Stifters Nachsommer 3 starke Bände. Wir glauben nichts zu riskieren, wenn wir demjenigen, der beweisen kann, dass er sie ausgelesen hat, ohne als Kunstrichter dazu verpflichtet zu sein, die Krone von Polen versprechen. Ein Inventar ist ebenso interessant. Dieses Unverständnis ist sehr verständlich. Stifter besaß alles, was Hebbel versagt war. Musik, den Pinsel für Valeurs, Naturverbundenheit, Glauben, Harmonie, heitere Andacht vor dem Kleinen. Hebbel hat das selber in manchen Momenten sehr wohl empfunden. Sind wir nicht Flammen, welche ewig brennen und alles, was sie auch umwinden, verzehren und doch nicht umarmen können? Aber sein Verhängnis war stärker als er. Betrachtet man einzelne seiner Dichtungen auf den Rhythmus ihres Geschehens, so könnte man glauben, er sei ein dramatischer Hegel gewesen. Sehr scharf springt dies zum Beispiel bei Herodes und Marianne in die Augen, wo das Schema These-Antithese nicht bloß einmal, sondern in genau derselben Konstellation auf einer höheren Schraubenwindung noch ein zweites Mal angewendet ist. Sieht man aber näher zu, so bemerkt man, dass er ein Hegelianer war, der nicht fertig geworden ist, der nicht Kraft genug besaß, den ganzen dialektischen Prozess seines Lehrers zu wiederholen, indem er niemals These und Antithese zu jener Synthese versöhnte, die man mit einem unphilosophischen Ausdruck Liebe nennt. Infolge irgendeiner geistigen Dyspepsie, oder wohl richtiger, aus einer tief in seinem Wesen verankerten, in seiner Natur radikal angelegten Bosheit. Otto Ludwig macht in den Shakespeare-Studien die sehr feine Bemerkung, bei Shakespeare haben die Charaktere ihre Ruhepunkte, ihr Eigentlichstes zeigt sich nur, wenn es herausgefordert wird durch die Situation. Hebbels Charaktere sind Tag und Nacht in ihrer vollen Wappenzier. Jede seiner Personen ist beständig auf der Jagd nach den eigenen charakteristischen Zügen. Der Charakter ist in jedem bis zur Monomanie gesteigert. Sie wissen alle, dass sie Originale sind und möchten beileibe nicht anders erscheinen. Am auffallendsten zeigte sich dies bei der ersten großen Gestalt, die Hebbel geschaffen hat, dem Holofernes. Hier ist ihm beim Überhüpfen des Menschen, das Schiller an seinem Franz Moor feststellte, jene Achsendrehung zur Komik passiert, die vielleicht nur einen Grad beträgt und von Schillers Theaterinstinkt gerade noch knapp vermieden wurde. Zudem hat die Judith das Unglück gehabt, durch Nestroys geniale Parodie bei der Geburt erwürgt zu werden. Andererseits fehlt es in keinem seiner Dramen an prachtvollen Einzelheiten, man denke zum Beispiel an den großartigen Schluss des Herodes, und an verblüffenden Antizipationen modernster Psychologie. In der Décadence des Skandaules ist das Fin des Jekyll vorausgeahnt. In der Moralproblematik der Maria Magdalena Ibsen, in der Erotik des Herodes Strindberg, im Golo Nietzsche. Am größten ist er aber, wie gesagt, in seinen theoretischen Schriften. Und so werden vielleicht Hebbels Gedanken, seine bohrenden, wühlenden, seltsam aufreizenden Seelenanalysen, seine magisch aufflammenden Ideenblitze, die durch das sofort wieder einbrechende Dunkel noch an mysteriöser Wirkung gewinnen, seine nach allen Seiten ausgreifenden Kunstbeobachtungen noch zu einer Zeit ins Leben wirken, wo seine Dramen nur noch den historischen Reiz von Zyklopenbauten besitzen werden. Feuerbach und Marie. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Hebbel und Ludwig besaßen Feuerbach und Marie, die ebenfalls immer zu zweit genannt werden. Anselm Feuerbach war wie ein Schauspieler, der immer mit Einlagen auftritt, um äußerlich imposanter zu erscheinen. Es wühlte in ihm ein grübelnder, flackernder, sich überschlagender Ehrgeiz, der Tod jedes freien Schaffens. Er war ein Dekorateur, obschon im allervornehmsten Sinne, und darin wie auch in seiner Gedankenblässe und Bildungshoffart der Maler seiner Zeit, obgleich diese ihn als ihren Konterpart empfand. Sein Großvater und sein Vater, die beide genauso hießen wie er, waren berühmte Professoren. Der erste, Reformator der bayerischen Strafprozessordnung und Begründer der sogenannten Feuerbachschen oder Abschreckungstheorie. Der letztere, Archäolog und Verfasser eines bedeutenden Werks über den Apoll von Belvedere. Dessen Bruder war der Philosoph Ludwig Feuerbach und es gab sogar noch eine fünfte Zelebrität in der Familie, den Mathematiker Karl Wilhelm Feuerbach, nachdem der Neun-Punkte-Kreis oder Feuerbachsche Kreis seinen Namen hat. Schon als Knabe war der jüngste Feuerbach von Gipsabgüssen, erlesenen Stichen, griechischen Hexametern umgeben. Während seiner Werdejahre kopierte er auf virtuose Weise nacheinander Rethel, den Franzosen Couture und den Belgier Vapert, die damals in der Malerei führend waren, die Venezianer, die Florentiner. In Rom lernte er seine Nana kennen, eine majestätische italienische Schönheit. Sie wurde seine Gattin, seine Medea und Iphigenie. Es war dies schon ein Klassizismus in zweiter Potenz. Seine Seele sucht nicht mehr das Land der Griechen, vielmehr gilt seine Sehnsucht denen, die es gesucht hatten. Er war von Natur ein großes koloristisches Talent, gelangte aber mit der Zeit immer mehr dazu, alles auf Ruinenfarben, ein freudloses Grau und verwittertes Pompeianischrot zu tönen. Er war der Prinzipal jenes vornehmen, aber auch hochmütigen Connoisseur-Idealismus, der sowohl Popularität wie Illusion geflissentlich meidet, was große Kunst niemals tut. Mozart und Weber, Götz und die Räuber, Andersen und Busch versteht jeder Mensch. Und was die Griechen anlangt, so war ihnen der Begriff Popularität überhaupt unbekannt, weil sie von dem Gegenbegriff nichts wussten, der erst in der Alexandrinerzeit aufkommt. Der Kenner, der Esoteriker, ist stets der Totenvogel des echten Schöpfertums. Und welche Höhenkunst hat jemals die Illusion verpönt? Das antike Theater, der Parthenon, die perikleischen Freistatuen hatten eine Wirkung, die höchstwahrscheinlich der des Panoptikums sehr nahe kam. Dass der Klassizismus aus seinen Vorbildern die entgegengesetzten Prinzipien herauslas, beweist nur, dass alle Kunst Selbstdarstellung ist. Auch Hans von Marais gehörte zu jenen in Deutschland immer wieder auftauchenden edlen Doktrinären wie Carstens, Cornelius, die Deutschrömer, die ohne und gegen die Malerei malen wollen. Einer der letzten Helden im aussichtslosen Rückzugsgefecht des Klassizismus kämpfte er gegen allen Kolorismus und Luminismus und für die reine Form, indem er in der Komposition fast geometrische Gesichtspunkte vertrat. Er wollte alle Malkunst auf abstrakte Bewegungsmotive, eine Art Koordinatenzeichnung und auf Typengestaltung, Verkündung platonischer Ideen reduzieren. Was er ohne diese echte deutsche Marotte gekonnt hätte, zeigen die prachtvollen Fresken für den Bibliothekssaal der Zoologischen Station in Neapel, die er selbst aber geringschätzte. Das umgekehrte, ebenso falsche Extrem vertrat die Piloti-Schule. Sie machte aus den Gemälden Bilderbogen. Karl von Piloti, Professor an der Münchner Akademie, malte schwere, protzige, historische Prunkstoffe wie der Tod Alexanders, die Ermordung Cäsars, der Triumph des Germanicus, Galilei im Kerker, Wallenstein und Seni, Nero zündet Rom an, Maria Stuart wird zum Tod verurteilt. Schwind fragte ihn, Herr Kollege, was malen Sie denn heuer für ein Malheur? Auf seinen Riesenbildern erscheinen zweitklassige Hofschauspieler in erstklassigen Kostümen. Von seinen Schülern verlangte er in erster Linie Komposition, worunter er tüchtige Massenregie und wirksame Stellungen verstand. Daneben blühte die Genremalerei weiter. Ihre beliebtesten Sujets waren allerlei heitere oder rührende Situationen aus der Kinder- und Tierwelt. Der Dorfprinz, die erste Zigarre, die umgeworfene Flasche, Mutterglück, Kind und Kätzchen, der freche Sperling. Ihr prominentester Vertreter war Ludwig Knaus, der seine liebenswürdigen Schnurren noch obendrein kommentierte, was ein guter Anekdotenerzähler nie tun soll. Vergleicht man Piloti mit Delacroix und bedenkt man, dass um 1850 in Frankreich schon der Impressionismus einsetzte, so fällt auch in der Malerei die Bilanz für Deutschland recht ungünstig aus. Und man wird vielleicht finden, dass es damals keineswegs das Herz Europas war. Das Wort vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen solle, hat übermäßig und an falscher Stelle zitiert nicht wenig zu den Antipathien beigetragen, die Deutschland im Weltkrieg entgegengebracht wurden. Gleichwohl braucht man kein verbohrter Chauvinist zu sein, um in ihm eine Wahrheit zu erkennen. Sein Sinn kann freilich nicht, wie man damals glaubte, der sein, dass Europa zu einer deutschen Kolonie gemacht werden solle. Deutschland soll nicht über die anderen Völker herrschen, denn das könnte es nur um den Preis seiner Seele. Aber die geistige und moralische Zukunft Europas, wenn es noch eine hat, ruht in der Tat bei Deutschland. Russland ist das Chaos und gehört überhaupt nicht zu Europa. Frankreich befindet sich in schleichendem, aber unaufhaltsamen Niedergang. Italien bloß in wirtschaftlichem und politischem Aufschwung. Warum England hier nicht mitzielt, wollen wir nicht nochmals erörtern. Es bleibt wahr, was Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation gesagt hat. Kennen wir ein Volk, von welchem die gleichen Erwartungen sich fassen ließen? Ich denke, jeder werde diese Frage mit Nein beantworten. Dies zeigte sich auch in dem Zeitabschnitt, den wir betrachten. Aus dem trüben Nebel jener Tage erhoben sich zwei scharf gekantete, leuchtende Profile, die beiden Philosophen Bismarck und Schopenhauer. Irene, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Also ich habe sehr lange Kulturgeschichte auf der Musikuni bei den Sängern und Regiestudierenden unterrichtet. Und da habe ich mich natürlich immer auf die Kulturgeschichte der Neuzeit berufen. Und ich habe jetzt einmal in einer Dankesrede für den Bank Austria Kunstpreis Kulturjournalismus habe ich auch sofort das erwähnt. Die Kulturgeschichte bleibt immer stehen, wenn zu wenig gestohlen wird. Also mir ist der Friedell schon sehr sympathisch. Also es gibt so Menschen in der Kulturgeschichte, die würde ich gerne treffen. Und dazu gehört sicher der Friedell. Dazu gehört auch der Heine. Den hätte ich auch gern kennengelernt. Der junge Schumann vielleicht. Aber der Friedell sicher, weil er so ungelehrig ist. Ich habe mir jetzt auch beim Lesen gedacht, man darf ja nicht ihn lesen, als wäre es das eigene. Man muss es mit diesem gewissen Erstaunen lesen, was aber natürlich nicht dem Zuhörer eine Erschwernis sein soll, aber es soll immer das andere bleiben. Also ich bin sehr vorsichtig bei so besonders klugen Menschen, dass man ja nicht sich in ihre Klugheit hineinbegibt. Bei Eisler passiert das oft, wenn er von der Dummheit in der Musik redet. Es ist nicht meine Sache. Und bei aller Bewunderung für Friedell, also der sagt sehr viel Kluges. Die Verbindungen, die er zieht, den Überblick, den er hat, das ist wunderbar. Also er muss wirklich irrsinnig viel gelesen haben. Er muss das auch katalogisiert haben und oder geordnet haben, sodass er da Zugang hat. Er muss ein gutes Gedächtnis gehabt haben. Er hat eine wunderbare Ausdrucksweise. Er findet immer vom Besonderen und von seinem Objekt der Anschauung zu etwas Allgemeingültigen. Und das ist eine große Erkenntnis immer. Er sagt, Beschreibungen, die so zutreffend sind und die noch immer verständlich sind und die in ihrer Metapher noch immer Erkenntnisgewinn sind oder erkannt werden, also die Verbindung oder den Kontrast zwischen Journalismus und Wissenschaft, also wir haben noch immer in Österreich eine tiefe Kluft zwischen Journalismus und Wissenschaft und gerade ich, die ich wirklich beides bin, werde immer wieder mit dem konfrontiert, dass ich gefragt werde, wie soll man sie vorstellen? Ja, was sind sie? Oder wenn ich vorgestellt werde, sie ist auch, also dass das eines ist, dass beides Denken ist, beides auf bestem Niveau, in der verständlichsten Sprache und in der dem Inhalt am besten gemäßen Form. Wir tun uns sehr schwer und wir haben FWF-Programme, wo man lernen soll, medial sich darzustellen, anstatt dass man die Leute nimmt, die das eh können auf beiden Seiten. Es ist eine Kluft da, es ist vielleicht sogar ein Neid zwischen diesen beiden Medien da. Er spricht das an, wenn er von Mommsen oder von Shaw spricht. Was ich mir auch gedacht habe, ist, wenn mich etwas mit Friedell verbindet, dann ist es die Unbezugnahme. Oder, also ich habe Germanistik studiert und ich muss auch sagen, das ist mir nicht wahnsinnig nahe gekommen. Ich habe unlängst einen Satz in einer Diplomarbeit gelesen, als ich im Musikunterricht habe ich wenig mit Musik zu tun gehabt. Das ist ein schöner Satz, ja. Und im Germanistikstudium habe ich nicht viel mit Literatur zu tun gehabt. Also es ist sehr viel Systematik, Mittelhochdeutsch, dass man nie so weit lernt, dass man wirklich daraus Gewinn zieht, so wie Latein in der Schule. Natürlich lernt man Latein, natürlich kann man dann irgendwas lesen. Ich habe sogar maturiert in Latein, aber dass man mit Gewinn dann Texte von Plinius liest, das zu dem Punkt kam ich nie, muss man wahrscheinlich 8 Jahre Latein haben. Also, es wird nicht die Liebe draus bei unseren Studien. Es ist immer die Gefahr, dass es nicht Liebe wird, sondern genau das Gegenteil. Dass viele, die Chemie studiert haben, sagen, jetzt möchte ich aber wirklich nie mehr wieder was mit Chemie zu tun haben. Und ich habe unlängst einen Germanisten getroffen, der gesagt hat, er hat lange in Brighton gelehrt und er hat sich da mit Grabe beschäftigt und am Schluss hat er sich gedacht, jetzt macht er endlich was Kluges und hat sich mit seinem Retter beschäftigt. Und darum habe ich ihn nämlich überhaupt getroffen. Sein Retter war dieser Reische Kastner, der in Israel noch immer verpönt ist und der eben 20.000 Menschen aus diesem Wahnsinn des ungarischen Holocaust gerettet hat. Der ist dann eben nach Israel gegangen, hat dort geglaubt, er ist ein Held. Man hat ihn dort der Kollaboration angeklagt und er ist auf der Straße wie ein Hund erschossen worden. Dem Attentäter ist nicht viel passiert. Er ist zwar jetzt in Yad Vashem einer der Gerechten, aber es ist noch immer eine politische Sache, vor allem eine Aktion gegen die Linke in Israel, dass man dem nicht die Wertschätzung, die adäquat wäre, angedeihen lässt. Also juristisch ist er rehabilitiert, das hat man dann schon gemacht. Und dieser Herr Löb hat eben über Kastner eine Biografie geschrieben und hat gesagt, das war wirklich wichtiger, als über Grabe oder sonst wen zu forschen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist zwar auch schön, aber eigentlich ist das auch schade, denn natürlich liegt in der Literatur ein unglaubliches Glück, wenn wir das lesen. Und ein bisschen kann das der Friedell schon vermitteln. Jetzt setz dich hin und lies das. Also bei diesen Hebel-Tagebüchern habe ich jetzt wirklich Lust bekommen, dass ich mir die besorge. Ja. Friedell selber war ja als promovierter Philosoph der akademischen Szene gegenüber extrem skeptisch eingestellt. Und ein Unterschied zwischen Journalismus und Wissenschaft ist natürlich auch der Sprachlevel. Also diese Subjektivität, diese teils sehr saftige, humorvolle Aburteilung oder auch manchmal übertriebene Lobhudelei, möchte man fast sagen, aus historischer Sicht, also aus der heutigen Sicht. Das wäre für einen Wissenschaftler natürlich nur schwer vorstellbar. Einem Journalisten ist es erlaubt. Ja, ich weiß es nicht, welche Sprache erlaubt ist. Ich weiß, dass dieser Gap in den angelsächsischen Ländern viel weniger besteht. Ich würde sagen, ich bemühe mich doch immer um eine adäquate, das Thema so genau, so nah an der Sache wie möglich auszudrücken. Jetzt kommt man natürlich dann auch zur gendergerechten Sprache, weil mir es eben um Ukrainer und Ukrainerinnen geht, wenn ich in Überstrasshof forsche. Und es geht mir auch um eine Sprache, die Betroffenheit übermittelt. Ich habe so die These, dass das Denken aus dem Schmerz beginnt. Also es tritt mir jemand auf den Fuß und ich fange an zu denken, indem ich mir überlege, wie bringe ich den wieder runter oder so. Also das Denken ist nicht eine Wahl, sondern das Denken ist eine Notwendigkeit. Und es ergibt sich aus einer Kluft, die ich zuerst einmal nicht überbrücken kann und die ich spüre als Spannung, als Schmerz, als Unüberwindlichkeit. Und aus dem heraus will ich etwas erforschen. Interessanterweise stellt Friedel ja auch Hebbel eben als einerseits den lustvollsten Denker der Literaturgeschichte dar, andererseits allerdings auch als einen der tragischsten und schmerzgetriebensten. Ja, ich habe mir gerade gedacht, ich habe sehr jung diese Maria Magdalena gesehen. Ich schreibe das ja auch öffentlich, ich habe eine ziemlich dumme Mutter gehabt und die hat mich dorthin geführt und die hat Germanistik studiert bei den ganzen getunkten Nazis, der Nadler und das alles. Ich habe das alles auch noch zu Hause. Und diese Maria Magdalena ist mir grässlich vorgekommen und ich habe es als ein kleines Verbrechen gesehen, dass man mit einer jungen Tochter in dieses Stück geht. Aus der Biografie vom Hebbel kann man das verstehen, die Elise Seyert in An, heirat mich. Und diese Maria Magdalena ist ja eine Frau, der keine Chance bleibt, außer die, dass sie herumläuft und sagt, heirate mich. Also es ist eine grässliche Situation, aber ich kann das noch ziemlich gut nachfühlen und ich habe jetzt nicht die These, sondern die Behauptung, dass meine Mutter sehr wohl mit diesem Stück genau diese Botschaft verband. Es gibt keine Möglichkeit, außer heirate mich. Und ich habe das Stück also furchtbar blöd gefunden und den ganzen Hebbel furchtbar blöd. Dass man etwas gut parodieren kann, spricht schon auch für die Qualität der Vorlage. Also das ist bei Judith und Holofernes, der Nestor ist wirklich super. Ich bin auch draufgekommen, dass diese Genoveva von Brabant auch eine Vorlage für Parodien ist. Und zwar mein verstorbener Mann Zickern hat nicht nur Judith und Holofernes sogar einmal vertonen wollen, hat das lang gelesen, ich sehe ihn da noch sitzen, sondern seine Singeroper, da gibt's diese, das war dieser Erfolgshit, ich glaube 66 war die erste Uraufführung, die Singers Nähmaschine ist die beste und da gibt's eine Genoveva von Brabant und die muss er vom Hebbel haben. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber das ist mir jetzt in der Vorbereitung auffallen und das war damals eine Verkehrung von vielen Tabus, eben die Oper heißt Singers Nähmaschine ist die beste und es kam dann der Nähmaschinenchef und hat gesagt, kommen Sie zu mir. Und er ist zu ihm gekommen und das ganze Zimmer von dem, das Büro war, tapeziert mit den Kritiken. Das war wirklich so ein Hit in Wien damals. Und hat gesagt, warum sind Sie denn so blöd und sind nicht zu mir gekommen, dass ich Ihnen ein Geld gebe? Und mein Mann hat gesagt, naja, Sie können mir jetzt noch ein Geld geben. Und er hat gesagt, na blöd werde ich sein. Das ist also immer. Aber irgendwo, also es ist in dem Hebbel was drinnen. Trotzdem, bei aller Liebe zu Friedel, also vieles kann man sich abschauen, stehlen wir von ihm. Zum Beispiel, dass er die Körperlichkeit beschreibt. Das hat mit der Karriere zu tun. Also ich möchte gern wissen, wie geht's dem, welche Krankheit hat der, wie schaut der aus, wie groß ist der Kopf, wie sind seine Gliedmaßen. Was ich natürlich auch bewundere, und das wird wahrscheinlich ihm vorgeworfen werden, das ist in heutigen Zeiten ganz unmodern geworden, ist die klare Haltung, wie er einen Dichter oder eine Zeit oder sogar ein Genre in einer Zeit bewertet. Er gesteht sich zu sagen, das ist auf einem Tiefstand. Das ist natürlich ganz unmodern. Also das darf man gar nicht mehr derzeit tun. Auch unser Feuilleton, unser Kulturjournalismus, de facto haben wir ja fast keinen, ist nur mehr beschreibend. Es ist kaum jemand, der Position nimmt. Also wir haben die Hanslicks, die über die stinkenden Tschaikowski-Konzerte geredet haben, die haben wir alle lächerlich gemacht und da sind Dissertationen geschrieben haben, wie dumm und das ist doch so ein großes Werk. Und der hat über die erste Aufführung von dem Stück geschrieben, das ist fad und mein Gott, wie, und jetzt ist das so ein tolles Werk. Und aber er traut sich, er sagt mit seiner Vorbereitung, mit seinem Wissen, er findet, das ist ein Tiefstand. Das ist ein Geschenk für alle, die das lesen, weil sie entweder ihm zustimmen können, also sie können seine Gründe sogar nachvollziehen, wie er dorthin kommt. Er vergleicht das mit einem anderen Land, mit einem anderen Genre. Beide Vergleiche sind statthaft. Und noch besser ist, ich darf ihm ja widersprechen. Ich darf ja dann 4 Werke finden, die er nicht erwähnt und sagen, ja, aber die 4 hat er übersehen und wenn ich die 4 auch noch einbeziehe, dann kann ich nicht mehr zu der Meinung kommen. Aber ohne eine klare, ohne die Formulierung einer These kann ich nicht zu einer Gegenthese kommen. Oder ich kann sie auch nicht bestätigen. Und an und für sich, ich glaube, Wissenschaft braucht die Artikulation einer Position. Mein verstorbener Dissertationsbetreuer, das war der Walter Pass, der hat immer gesagt, es gibt impotente Forschung und das hat er genannt Forschung, die nur misst. Also es geht, in der Akustik ist das besonders gut, in der Musikwissenschaft kann man sich herrlich aufs Messen zurückziehen. Ich messe alle Frequenzen und genau das Gegenteil macht der Friedel. Aber er erklärt uns, wie er zu seinem Gedanken kommt. Das ist ja schon sehr schön, also ich kann es ja nachprüfen. Er hat wunderbare Bilder und Metaphern und er ist humorvoll, ja. Eine für mich sehr sympathische Eigenart ist sein positiv besetzter Begriff vom Dilettantismus. Und da ist er, glaube ich, auch sehr modern. Ja, jetzt mit Open Innovation und Interaktivität und ja. Naja, das Wort Dilettantismus hat in der Musikgeschichte einen unglaublich hohen Stellenwert. Eines meiner Schwerpunkte in der musikwissenschaftlichen Forschung sind die Mäzene und Mäzeninnen. Und ich sage immer, das sind Menschen, die ziemlich auf der Stufe oder nicht weit weg von dem sind, den sie beauftragen. Weil sonst würde der Beauftragte gar nicht mit ihnen sprechen. Wir brauchen eigentlich auch diese Menschen, die in einem Genre sehr gut gebildet sind, damit sie die Brückenbauer sind oder damit sie Erkenntnistransfer machen können in Steuergesetzgebung, in wirtschaftliche Zusammenhänge. Ja? Also Musikhochschulen bilden bitte nicht nur Musiklehrer aus. Ja? Wir brauchen eigentlich wirklich künstlerisch gebildete Ärzte und Ärztinnen und vielleicht sogar Priester und Priesterinnen oder... Dem steht allerdings entgegen, dass unserer Tage die Universitäten jetzt nicht mehr der Freiraum sind, wo man sich mal eine Zeit lang orientieren kann, mal dort ein bisschen was belegt, sich das anschaut, jenes anschaut und öfter mal vielleicht sogar die Fakultät wechselt. Inzwischen sind die Unis in meinem Erleben immer mehr zu FHs geworden eigentlich, wo das Ziel ist, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit durch eine Ausbildung zu bringen und sie dann auf einen Arbeitsmarkt zu werfen, den es nicht immer gibt. Also ich habe ja ein Berufsbild, da hat man mich jahrelang gefragt, also was sind Sie denn, wie soll ich Sie denn vorstellen? Ich habe gesagt, dann sagen Sie meinen Namen vielleicht. Das ist eine ganz gute Idee. Also der Mensch ohne Funktion ist noch immer ein bisschen eine Störenfriedin in der Gesellschaft. Man hätte gern so eine Funktion und ich habe ja keine Funktion. Oder der Mensch ohne Kastel. Ja, also man will ohne Man will ihm so einen Platz geben und dann will man das irgendwie in Hierarchien stellen, was der tut. Und erstmal ist das ein Arbeitsfeld und ein Lebensplan, der wohl tut, in dem es einem recht gut geht. Und ich denke auch, Studium müsste so sein, dass man immer auf neue Ideen kommt. Wie kommt jemand immer wieder auf neue Ideen? Und insofern ist der Friedel schon sehr anregend. Ich will was überprüfen, ich will ihm widersprechen, also ich habe die Motivation. Ich will was finden, was er übersieht und da ist natürlich sehr viel. Er nagelt auch mich mit einer Identität nicht fest. Er ist natürlich ein Mann, aber das ist wirklich der Zeitgeist. Die Frauen kommen nicht vor. Die kommen wirklich überhaupt nicht vor. Nicht einmal die, die er eigentlich als Anlass für Pomocho nehmen hätte können. Also. Es ist erstaunlich, dass sie so wenig vorkommen. Ja? Weil ich meine, wir sind in den 20er Jahren. Wir sind in einer Zeit, wo sich Frauen studieren und wo es ein Frauenradio gibt. Das habe ich ja lange in Ö1 immer gesagt. Die Käthe Leichter hat doch vom Frauenreferat der Arbeiterkammer ein Frauenradio begründet. Ja, gab es eine Frauensendung. Und bei ihm kommt das irgendwie alles nicht vor.